mag es, wenn Decken uns der Wind will. Wenn er spielt mit deinem Haar, wenn du wirst zur Ballerina, zu folgen ihm so ganz grazil. Ich mag es, wenn du erfreut zurück bist, dich zu werfen an meinen Hals. Wenn als Mädchen klein wie damals du auf meinem Schoß dann sitzt. Mag das stille Abendlicht, wenn es sachte sich anschleicht. Ich hoffe gern zu glauben leicht, für uns nur färbt der Himmel sich. Ich mag deine Hand, die mich beruhigen. Wie soll ich im Dunkel mich verlieren? Unter deine Stimme murmeln, als Quell der Hoffnung in mir spüren. Ich mag, wenn deine Augen Schleier sanft hüllt mich, als ob ein Mantel wär's, als wenn ein Federkissen sei es. Ruht meine Stirn auf deine